Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Du ziehst dich an. Ich muss in die Redaktion. Es ist schon fast 12. Du bist sauer, nicht? Enttäuscht, vielleicht. Für mich war es eigentlich mehr, als nur mal mit jemandem ins Bett zu steigen. Ich bin fast 10 Jahre älter als du. Was hat dein Alter mit meinen Gefühlen zu tun? Wenn du erst mal so alt bist wie ich. Ach komm, lass uns nicht streiten. Setz dich her zu mir. Du musst doch verstehen, für mich ist es nicht so einfach, meine Gefühle da liegen zu lassen, wo sie hinfallen. Dann hat es dir auch gefallen. Ich meine, dann war es für dich also auch mehr als nur... Ich fürchte fast. Du sagst das so, als tätest dir leid. Ja, vielleicht. Aber warum nur? Ist es wegen deinem Mann? Ach, Unsinn. Na ja... Also doch. Oder ist das der ganze Luxus hier? Das Haus, eure Autos, die Jagdhütte. Damit kann ich natürlich nicht dienen. Wir auch nicht. Bitte? Alles gehört den Alten. Wir dürfen es benutzen. Haus, Autos, Jagdhütte. Nur benutzen. Wenn er nicht tut, was seine Mutter will, dann ist Feierabend. Aber ist er denn nicht der Leiter eures Möbelkonzerns? Es ist nicht unser Konzern, sondern der seiner Eltern. Er ist nur Geschäftsführer. Und ein schlecht bezahlter obendrein. Dann ist er gar nicht so ein Big Boss. Kaum. Aber du liebst ihn. Was heißt schon Liebe? Warum hast du ihn dann überhaupt geheiratet? Heute weiß ich es selbst nicht mehr. Vielleicht habe ich geglaubt, ich könnte hier das finden, wonach ich mich immer gesehnt habe. Ein wohlbehütetes Heim, eine Familie, Sicherheit. Ein Hauch vom Leben großer, reicher Leute. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht war ich auch nur diese Mal-hier-mal-da-Geschichten leid. Und das willst du jetzt nicht aufs Spiel setzen? Klar. Das ist es nicht. Dann verstehe ich nicht, wieso wir uns nicht wiedersehen sollen. Weil es nicht recht ist. Ist das der einzige Grund? Du, ich habe eine Verantwortung übernommen. Die kann ich nicht so einfach wegwerfen. Außerdem... Was? Du bringst mich ganz durcheinander. Ich wollte sagen, ich fürchte fast, wenn wir uns wiedersehen würden, könnte ich mich doch... Ja? Gib mir einen Kuss. Nicht so einen. Hanna! Wo kommst du denn her? Ich denke, du bist in der Schule. Die letzten 2 Stunden sind ausgefallen. Wer ist der Mann? Das so. Tag, mein Kleines. Ich bin Dr. Bremer. Ein Arzt? Ja, genau, Hanna. Dr. Bremer ist... ich habe mich nicht wohl gefühlt, weißt du. Aber ich komme gleich und mach dir das Essen. Ihr habt euch doch geküsst. Es gibt Rotkohl. Den magst du doch so gerne, hä? Schau, Kind, das verstehst du noch nicht. Ich bin kein Kind. Und ich hasse Rotkohl. Sei jetzt lieb und geh auf dein Zimmer, ja? Ich will aber nicht lieb sein. Nun schrei doch nicht so. Ich will aber schreien. Hanna, jetzt reg mich nicht auf, hörst du? Sonst setzt es was. Dann sag ich alles, Papi. Untersteh dich, du Miststück. Hey, beruhig dich doch. Hau mich doch. Ich sag alles, Papi. Hau mich doch. Ich habe dich gewarnt. Dir werde ich schon den Ungehorsam austeilen. Los jetzt, hör auf mit dem Prügeln. Hab ich gemacht. Diese ständige Nörgelei. Warum starrst du? Starrst du mich so an? Was hast du? Was ist an deinen Fingern da? Sie muss mit dem Kopf gegen den Schrankschlüssel geschlagen sein. Ist das Blut? Ich fürchte, die Kleine ist tot. Karussell der Träume. Ein Kriminalhörspiel von Tom Blaffert und Georg Darres. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Verdammt ungemütlich heute. Na, Gert, ist denn irgendwas gefunden? Nichts, Chef. Wenn Sie mich fragen, die ganze Aktion bringt nichts. Ah. Wer weiß, wen das alte Mutchen hier gesehen hat. Von dem Mädchen jedenfalls keine Spur. Na ja, aber... Ruhig, Artus, ganz ruhig. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Dies ist eine Polizeiaktion. Na ja, schon gut, Gert. Schon gut, ich kenne den Mann, das geht in Ordnung. Trotzdem... Der kann doch nicht einfach durch die Absperrung. Komm, Markus. Moin, Kommissar. Hallo, Bremer. Truppenübungstag heute? Oder suchen Ihre Leute Bausteine fürs neue Eigenheim? Nee. Na, mal im Ernst, worum geht's? Ich kann Ihnen diesmal nichts sagen. Na, mein Tipp mit den Handwerkern war da auch nicht von schlechten Eltern, oder? Wirklich, Bremer, ich weiß selbst nichts. Hören Sie doch auf. Immer das gleiche Theater. Ich weiß nichts Genaues, Bremer. Wenn Sie sich an die Pressestelle, Bremer. Ich habe zu tun, Bremer. Sie haben da wirklich keinen Grund, sich über meine Berichterstattung zu beschweren. Naja, also kommen Sie, dann gehen wir ein Stückchen. Die ganze Geschichte ist reichlich mysteriös. Und ich bitte Sie inständig, schreiben Sie nichts drüber, solange nicht jedes Wort von unserer Pressestelle abgesegnet ist. Na, ist doch Ehrensache. Also gut. Ich glaube, ich kann mich auf Sie verlassen. Seit gestern Mittag wird ein 8-jähriges Mädchen vermisst. Die Mutter gibt an, dass das Mädchen nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist. Unsere bisherigen Recherchen, die haben ergeben, dass die Kleine hier zuletzt gesehen worden sein soll. Und was glauben Sie, was dahinter steckt? Entführung vielleicht? Kein Kommentar. Und wer ist das Mädchen? Darüber möchte ich eigentlich auch nicht reden. Kommissar. Reckert. Hanna Reckert. Etwa von dem Möbelriesenrecker? Genau. Chef! Ja? Chef! Die Zentrale am Telefon! Ja gut, ich komme. Tja, also Bremer, mehr kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Schon gut, haben Sie schon mal herzlichen Dank. Sie sind wirklich mein Lieblingskommissar. Natürlich. Na, endlich. Ja, Recker? Oh, Mama. Nein, haben die nicht. Ich dachte, du wärst. Ich meine, den Führer. Die Zeitung habe ich gelesen, ja. Wieso? Aber in dem Artikel stand doch gar nichts über Entführung drin. Deshalb muss man doch nicht gleich die ganze Welt in Bewegung setzen. Natürlich machen wir uns Sorgen. Heinz, hast du... Mit wem sprichst du? Du, es ist Mama. Was hat Karin damit zu tun? Nun lass doch, Mama. Wir reden nachher in aller Ruhe darüber. Sicher, ich komme vorbei. Ja, in einer Stunde etwa. Ja, gut. Also, bis dann. Was wollte sie denn? Sie wollte wissen, ob die Entführer sich noch mal gemeldet haben. Bestimmt macht sie mir wieder Vorwürfe, nicht? Ach was, sie macht sich Sorgen um Hanna, das ist alles. Und was war das mit Karin? Meinst du, ich hätte das nicht gehört? Ja, sie meint, es wäre nicht passiert, wenn Karin noch... Wenn sie noch am Leben wäre. Aber sie lebt nicht mehr. Seit 3 Jahren, Heinz. Himmel, muss ich denn mein Leben lang mit einer Toten konkurrieren? Ich halte das langsam nicht mehr aus. Aber Isabel, sie meint das doch gar nicht so. Und ob sie das so meint? Deine Mutter lässt doch keine Gelegenheit aus, mir zu sagen, was für ein wundervoller Mensch eure Karin war. Mir hat sie doch noch nie eine echte Chance gegeben. Jetzt übertreibst du aber, Isabel. Außerdem, so oft seid ihr doch in den 2 Jahren unserer Ehe gar nicht zusammengetroffen. Gott sei Dank. Isabel, bitte. Schließlich ist es nicht gerade schön, immer wieder vorgehalten zu kriegen, dass Hanna gar nicht mein Kind ist. Dass ich ihr deshalb gar keine richtige Mutter sein kann. Aber das behauptet doch niemand. Natürlich, ich saug mir das doch nicht aus den Fingern. Vielleicht hat deine Mutter auch recht. Irgendwie. Aber ich habe mir doch wirklich alle Mühe gegeben. Es wird schon alles gut werden. Heinz, bitte sag doch, ich habe mich doch ehrlich um Hanna bemüht. Ich habe ihr bei den Hausaufgaben geholfen. Und wenn sie bei deinen Eltern übernachten wollte, habe ich sie hinausgefahren. Manchmal bist du aber auch etwas ungeduldig mit ihr. Weil man deiner Tochter nichts recht machen kann. Besorge ich ihren Hamburger, will sie Fritten. Hol ich Fritten, will sie einen Milchshake. Mache ich ihren Milchshake, will sie eine Cola. Und trotzdem habe ich versucht, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Obwohl sie mir immer gedroht hat. Da sage ich alles, Papi. Du kannst das alles nicht beurteilen, Heinz. Du siehst sie ja sowieso nur am Wochenende oder abends. Wenn sie sich an mir müde gequengelt hat. Jetzt ist es aber genug. Irgendeiner muss ja das Geld verdienen. Tja, du und Geld verdienen. Fang bitte nicht davon an. Wenn die Zeit gekommen ist, werden Mama und Papa mir die Firma schon übertragen. Wenn die Zeit gekommen ist. Und was ist bis dahin? Heinz, du bist fast 50. Da sollte man nicht mehr nur der Sohn vom Chef sein. Herrgott, was soll ich denn machen? Wie stellst du dir das vor? Soll ich die beiden umbringen? Nein. Natürlich nicht. Na bitte. Ach komm, wir haben genug Sorgen. Hören wir auf, uns gegenseitig zu zerfleischen. Du hast wahrscheinlich recht. Es wird schon wieder werden. Was hast du denn? Warum zuckst du so zusammen? Ich tue dir doch nichts. Tut mir leid, du, aber... Seit Hanna verschwunden ist... Schon gut, brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du verstehst mich nicht. Wir haben es jetzt alles schwer. Ich fahr mal rüber zu den Eltern. Heinz? Ja? Musst du jetzt unbedingt weg? Du weißt, Mama wartet nicht gern. Ich muss aber mit dir reden. Hat das nicht Zeit bis nachher? Ich bin doch gleich zurück. Bitte bleib. Worüber willst du denn mit mir reden? Über Hanna. Hallo Christine, süß siehst du wieder aus. Hallo Martin. Dicke Luft hier drin. Will der Bürgermeister sein Abo kündigen oder was ist los? Nee, im Ernst, Martin, dein Artikel heute. Morgen, Herr Kistli, ich komm gleich. Sie kommen jetzt. Hast recht, dicke Luft. Schließen Sie die Tür. Ich habe nichts von Hinsetzen gesagt, Herr Bremer. Sagen Sie, was ist denn los? Hat es gestern nicht eine Pressekonferenz gegeben? Ja. Ist da nicht eine Nachrichtensperre verhängt worden? Das habe ich Ihnen bereits gestern Abend alles erzählt. Und wieso steht die Geschichte ja trotzdem groß auf der Eins? Moment, das wollen wir mal klären. Ich habe Ihnen gestern von der Polizeiaktion draußen am Forst berichtet und Sie haben sich die Hände gerieben und gesagt, na prima, da haben wir eine richtig heiße Geschichte. Das habe ich so sicherlich nicht gesagt. Egal, ich habe Ihnen erzählt, dass eine Pressekonferenz einberufen worden ist und bin dann hingegangen. Bremer. Als ich wiedergekommen bin, habe ich Ihnen von der Nachrichtensperre berichtet und Sie, Herr Kistl, haben gejammert, was wir mit dem freigehaltenen Raum anfangen sollen. Ich bin noch nicht fertig, ich habe Ihnen weiterhin mitgeteilt, was auf der Konferenz besprochen worden ist. Ich möchte nur gern rekapitulieren, wie das gelaufen ist. Also, die Polizei teilte mit, gestern Mittag habe jemand bei den Reckerts, die auch auf der Pressekonferenz waren, angerufen und erklärt, Hanna Reckert sei entführt worden und jetzt in seiner Gewalt. Keine Polizei forderte dieser jemand, ein Mann übrigens, und keine Nachricht an die Öffentlichkeit, sonst sterbe das Mädchen. Er werde sich wieder melden. Hören Sie, habe ich Ihnen das erzählt oder nicht? Darum geht es doch gar nicht. Und schließlich haben wir uns gemeinsam, Sie und ich, geeinigt, trotzdem von der Suchaktion zu berichten, ohne dabei die Entführung zu erwähnen. Bremer, durch Ihren Artikel wird das Leben des Kindes gefährdet. Durch meinen Artikel? Letztlich sind Sie doch für das Erscheinen des Artikels verantwortlich. Immerhin sind Sie der Ressortleiter, nicht ich. Jetzt werden Sie aber langsam unverschämt, Bremer. Aber wieso? Ah, ich beginne zu verstehen. Was wollen Sie verstehen? Man setzt Sie unter Druck. Ach, Blödsinn! Die alten Reckerts oder die Polizei? Ach nein, Moment! Sind der alte Oskar Reckert und unsere Chefetage nicht im selben Tennisclub? Schluss jetzt! Ich dachte, ich könnte mit Ihnen vernünftig reden. Können Sie, Herr Kistl, können Sie? Ja, offensichtlich nicht. Der Artikel hätte nie erscheinen dürfen. Ist er aber. Und das ist nicht meine Schuld. Sie wissen doch ganz genau, dass es nicht das erste Mal ist, dass wir mit Ihnen Scherereien haben. Ach, so ist das. Sie wollen mich abschieben, damit Sie sagen können, seht her, liebe Entführer, Wir haben zwar berichtet, aber das kommt bestimmt nicht wieder vor. Der Übeltäter ist weg vom Fenster. Dementieren kann man ja eine solche Suchaktion nicht, was? Das ist doch nur, bis die Sache vergessen ist. Klar. Danach, in einem Viertel oder halben Jahr, sehen wir weiter, in welchen Bereichen wir sie wieder einsetzen können. Schützenfeste und Weihnachtsbasare, wie? Schöne Rückendeckung, die man hier hat. Prima. Ist schon in Ordnung, ich gehe ja schon. Bemühen Sie sich nicht. Ich finde den Weg schon alleine. Empfehle mich. Da ist mir doch glatt die Tür aus der Hand gerutscht. Also, was ist das, was du mir über Hannah erzählen willst? Aber viel Zeit habe ich nicht mehr. Tja, wie soll ich sagen? Eigentlich hängt es mehr mit mir zusammen. Ich meine... Was denn nun? Das... Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich bin irgendwie völlig durcheinander. Das sind wir doch alle. Nein, nein, ich... Irgendwie fühle ich mich verantwortlich für das, was mit Hannah geschehen ist. Du wirst sehen, es kommt schon wieder alles in Ordnung. Die Entführer kriegen ihr Geld und dann... Geld? Ja, was glaubst du denn, was die sonst wollen? Keine Ahnung. Siehst du, Hannah kommt wieder und du sollst sehen, in ein paar Wochen ist alles vergessen. Glaubst du wirklich? Was sonst? Hast du irgendwo die Autoschlüssel gesehen? Weißt du, dass ich Hannah heute Nacht gehört habe? Was redest du denn da? Sie ist ins Schlafzimmer gekommen. Aus dem Kleiderschrank ist sie gestiegen. Schlich sich an mein Bett, hat mich böse angeguckt und geschrien. Sie hat geschrien? Ja, sie riss ihren Mund auf und schrie. Und aus ihrer Nase floss Blut. Du hast geträumt, Isabel. Ich wünschte, du hättest recht. Aber ganz sicher hast du geträumt. Deine Nerven sind überstrapaziert. Mein Gott, es ist schon fast 9 Uhr. Ich muss jetzt weg. Aber du kannst mich jetzt nicht allein lassen. Du wirst doch wohl nicht hysterisch werden. Das kenne ich ja gar nicht von dir. Ach, du willst mich einfach nicht verstehen. Sie hat geschrien und dann habe ich sie geschlagen. Jetzt hör aber auf. Ich will nichts mehr davon hören. Und komm, wir werden uns doch nicht von so einem Traum unterkriegen lassen. Wie du meinst. Na also. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher, bis nachher, bis nachher! Schön, dich zu sehen. Ich hab dich vermisst. Wirklich? Ja, wirklich. Ist was nicht in Ordnung? Ich bin okay. Na, ich weiß nicht. Du zitterst ja am ganzen Körper. Ich hab Angst, Martin. Wir müssen jetzt stark sein, Isa. Wir beide. Ich weiß. Aber ich fürchte, ich hab nicht genügend Kraft. Wenn du nicht die Kraft hast, wer sonst? Ich habe Heinz alles erzählt. Was hast du? Vielmehr, ich wollte ihm alles sagen, aber ob du es glaubst oder nicht, er hat nicht mal richtig hingehört. Aber wieso, Isa? Weil ich Angst habe, Martin. Ich glaube fast, ich könnte den Verstand verlieren. Nun red dir doch nichts ein. Ach, dieses ständige Versteckspielen vor Heinz. Mit niemandem darüber reden zu können, was in mir vorgeht. Niemand, dem ich von meinen Ängsten, von meinen Träumen... von meiner Liebe zu dir erzählen kann. Isa, das geht mir doch nicht viel anders. Es gibt Momente, da möchte ich schreien oder mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Nur damit ich mich selber fühle und weiß, dass es mich gibt. Und dann dieses Haus. Ich habe ständig das Gefühl, dass sie mich beobachtet. Sie dich beobachtet? Psst, nicht so laut. Sie könnte uns hören. Du redest doch wohl nicht von Hannah. Oh, es würde mich nicht einmal wundern, wenn sie jetzt hier wäre. Isa! Du, Du steigerst dich da in was rein. Seh dich doch mal um. Weit und breit kein Mensch außer mir und ich. Ich pass schon auf dich auf. Aber ich kann sie spüren. Hörst du sie nicht? Hanna? Schatz, Hanna ist tot. Nein. Erinner dich doch, der Unfall, durch den sie starb. Aber Hanna ist doch entführt. Die Entführung, Isa, haben wir beide bloß erfunden. Wir? Alle hätten sonst geglaubt, wir hätten sie ermordet. Obwohl, es war ein Unfall. Besinn dich doch. Komm, wir müssen da zusammen durch, du und ich. Ich glaube, ich bin wohl etwas überspannt. Halt mich fest, Martin. Halt mich fest. Keine Angst. Ich lass dich nie mehr los. Ich liebe dich. Das tut gut. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich habe mir gedacht, warum sollen wir unsere Geschichte von der Entführung eigentlich nicht durchziehen? Ich meine, mit allen Konsequenzen. Was meinst du? Wir kassieren auch. Aber davon war bisher nie die Rede. Naja, ist da auch etwas passiert, mit dem vorher nicht zu rechnen war? Mein Artikel heute Morgen... Ja? Ja, Man hat mich deswegen praktisch rausgeschmissen bei der Zeitung. Ja, aber wieso? Ich vermute, deine Schwiegereltern stecken dahinter. Deshalb werde ich auch heute noch einen Brief schreiben. Und? Deine Schwiegereltern sollen zahlen. Dafür, dass du rausgeschmissen worden bist? Ja. Nein. Dafür, dass sie Hanna lebend wiedersehen. Ja, aber du hast eben selber gesagt, Hanna ist... Tot, richtig. Das weißt du und das weiß ich. Aber sonst niemand. So steht's hier. Lesen Sie doch mal vor. Wir haben Ihre Tochter... Nein, nicht alles, nur die Stelle, die Übergabe betreffen. Ah. Die soll mitten in der Stadt erfolgen? Ja, genau. Moment. Einen kleinen Schein. Nein, parken. Ja, parken Sie Ihren Wagen um Punkt 12 Uhr an der Nordseite des Marktplatzes, direkt bei der Auffahrt, mit einem F nur geschrieben, bei der Auffahrt der Bushaltestelle. Dort warten Sie auf weitere Instruktionen. Ja, das war's. Ja. Und werden Sie zahlen, Herr Rickert? Was sagt der Kommissar? Lass doch mal. Was bleibt uns denn anderes übrig? Ja, schön. Da können Sie nachher im Präsidium vorbeikommen, dann sprechen wir die nötigen Schritte für morgen durch. Überwachung, eventuelle Verfolgung und so weiter. Ja, selbstverständlich. Sie achten bitte darauf, dass alles so vorsichtig wie nur irgend möglich vonstatten geht, ja? Ich will nicht, dass das Leben des Kindes gefährdet wird. Sicher. Bringen Sie doch bitte den Brief mit, ja, wegen der Spurensicherung. Bis dann also. Gut, bis später. Wiederhören. Und? Was will die Polizei unternehmen? Das werden wir nachher alles auf dem Präsidium besprechen. Jetzt muss ich mich erstmal um das Geld kümmern. Kommst du mit zu Mama? Zu deiner... Oh, ja, gern. Wie bitte? Woher diese Begeisterung? Meinst du, das lasse ich mir entgehen, wie du 500.000 Mark zusammenbettelst? Was ist eigentlich los mit dir? Wieso? Wenn die ganze Sache nicht so ernst wäre, fände ich es sogar richtig komisch. Was? Was findest du komisch? Dass erst sowas passieren muss, damit wir zu Geld kommen. Fantastisch. Es ist zum Lachen. Wirklich zum Totlachen. Können Sie noch ein Bier haben? Herr Bremer, Tag. Ach, Kommissar Kern. Das ist ja eine Überraschung. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Ja, wenn es recht ist. Ober, zwei Bier. Sie trinken eins mit, ja? Ja gut, gern, aber die gehen auf meine Rechnung. Das wird sich finden. Was treibt Sie denn her? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Sie verfolgen mich doch nicht etwa, oder? Nein, nein. Ich gönne meinem Magen nur mal eine Ruhepause von der Kantine. Ist ja ungenießbar da. Eigentlich wollte ich auch nur aus dem Rummel im Präsidium mal raus. Und wissen Sie, der Hausbau, der zerrt mehr an meinen Nerven, als ich anfangs geglaubt habe. Ach ja, richtig, Sie bauen ja. Wie weit sind Sie denn? Na ja. Sind Sie nicht zufrieden mit den Handwerkern? Doch, doch, schon. Ja, die sind wirklich billiger als der Durchschnitt. Ja, sonst hätte ich Ihnen die ja nicht empfohlen. Ja, das war wirklich ein guter Tipp. Ich danke Ihnen nochmals. Aber eben diese Laufereien, nicht? Jeden Quadratzentimeter und jeden Neigungsgrad vom Dach, den muss man extra genehmigen lassen. Und wenn Beamte über Beamte klagen. Zwei Bier, ja. Danke. Danke. Prost. Prost. Tja, im Ernst. Manchmal glaube ich, dass ich schon zu alt bin für so ein Unternehmen. Was meinen Sie, wie mir abends die Pumpe klopft? Na ja, so alt sind Sie auch wieder nicht. In 7 Jahren gehe ich in Pension, immerhin. Aber jetzt mal zu Ihnen, was wollen Sie denn jetzt machen? Wieso? Ah, ich habe von Ihren Scherereien gehört. Scherereien? Hm. Ach so, Sie meinen bei der Zeitung. Tja, ich weiß auch noch nicht. Nehmen Sie mir es nicht übel, Bremer, aber Sie haben da auch ein bisschen selber Schuld. Selber Schuld? Ja. Wieso? Ich hab doch alles beherzigt, was Sie auf der Pressekonferenz gefordert haben. Ich habe den Namen der Kleinen nicht erwähnt und ich habe nicht von der Entführung geschrieben. Ja, trotzdem, wer aus Ihrem Artikel nicht gelesen hat, was da los ist, der hätte das Geld für die Zeitung besser gespart. Ja, aber wieso? Na, hören Sie mal. Eine groß angelegte Suchaktion der Polizei oder wie hieß das da weiter? Ja, die 8-jährige Enkelin des größten Möbelherstellers am Ort wird seit Montagmittag vermisst oder so ähnlich, ne? Haben Sie deswegen auch Ärger bekommen? Ich? Nein. Da haben Sie mal keine Angst. Wie kommen Sie überhaupt in dem Fall Reckert voran? Haben sich die Entführer noch mal gemeldet? Ja, man möchte doch gerne wissen, was aus der Geschichte wird, wegen der man quasi seinen Job verliert. Die haben sich tatsächlich wieder gemeldet. Mit einem maschinengeschriebenen Brief, der voller Fehler steckt. Aber ich glaube, dass die Fehler natürlich absichtlich da reingebracht worden sind. So, was steht denn drin? Fordern Geld, 500.000. Nettes Sümmchen. Mit dem Geld könnten Sie sorgenlos Ihr Häuschen bauen, wie? Ja, allerdings, das ist schon ein ordentlicher Batzen. Aber auf Entführung würde ich mich um keinen Preis einlassen. Na klar, Sie als Polizist. Nein, ich meine das anders. Überlegen Sie doch mal selbst. Die Aufklärungsrate bei Entführung liegt bei über 90%. Über 90%? Was aus den Opfern wird, darauf haben wir leider keinen Einfluss. Aber immerhin, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo die Täter unerkannt geblieben sind. So. Und die Reckerts zahlen? Ich denke schon. Ach, sagen Sie mal, Bremer, wo wir gerade dabei sind. Kennen Sie eigentlich die Reckerts schon länger? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Na ja, so wie Sie die beiden auf der Pressekonferenz begrüßt haben. Ach so. Ja, ich hatte vor einigen Wochen einen Termin von der Zeitung aus. Bei der Möbelausstellung gab es einen Empfang, bei dem ich auch den Reckert vorgestellt wurde. Und? Was und? Ich meine, welchen Eindruck hatten Sie von den beiden? Tja, ich weiß auch nicht. Eigentlich kann ich mich nur an ihn erinnern. An ihn? Das ist ja eigenartig. Was ist denn daran so eigenartig? Na ja, hören Sie, meine Frau Reckert, die ist doch mindestens 10 Jahre jünger als er. Und vor allem, also, weitaus eindrucksvoller. Also, wie gesagt, ich kann mich nur an ihn erinnern. Sie als Frauenkenner. Was heißt denn hier als Frauenkenner? Worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Ach, nichts, nö. Mein Gott, du schüttest ja alles vorbei. Was? Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, Mama. Nun stell doch endlich die Kanne weg. Ach, wie kann ein Mensch nur so ungeschickt sein? Nun lass doch, Helga. Verdammt, es tut mir leid, habe ich gesagt. Ach was, du bist zu nichts zu gebrauchen. Weder als Hausfrau noch als Mutter. Hört doch mit diesen ständigen Vorwürfen auf. Ich meine auch, du übertreibst etwas, Helga. So? Wie oft hat Hanna uns erzählt, dass diese Frau da sich überhaupt nicht um sie kümmert? So vernachlässigt hat sie sich nie gefühlt. als sie nach Karins Tod bei uns war. Ja, ja, ja. Ich konnte doch machen, was und wie ich es wollte. Es war doch immer schlecht. Und? Stimmt es denn nicht? Hätten wir Hanna damals, auch nach eurer Heirat, noch bei uns behalten, wäre es gar nicht erst zu dieser grässlichen Geschichte gekommen. Was soll das heißen? Ist doch müßig, sich jetzt noch darüber zu ereifern. Viel wichtiger ist, wie wir das Kind wieder freikriegen. 500.000 verlangen Sie, Heinz? 500.000, genau, Vater. Hoffentlich ist dir nicht schon etwas geschehen. Die Kleine ist tot. Die Kleine ist tot. Mein Gott, du bist zu nichts zu gebrauchen. Die Kleine ist tot. Die Kleine ist tot. Nein, nein, die Kleine ist tot. Mein Gott, du bist zu nichts zu gebrauchen. Die Kleine ist tot. Mein Gott, du bist zu nichts zu gebrauchen. Die Kleine ist tot. Mein Gott, du bist zu nichts zu gebrauchen. Die Kleine ist tot. Mein Gott, du bist zu nichts zu gebrauchen. Die Kleine ist tot. Ich muss hier raus. Ich... Was ist mit dir, Isabel? Du bist ja ganz bleich. Mir ist schlecht. Ich muss hier raus. Aber, Isabel... Lauf du hier womöglich noch hinterher? Mama... Warum musstest du denn auch diese Person heiraten? Karin war kaum ein Jahr unter der Erde. Hör auf, bitte. Du tust Isabel Unrecht. Die ganze Geschichte nimmt sie viel mehr mit, als du glaubst, wirklich. Seit Hannas Verschwinden ist sie so anders. Mal läuft sie wie von Sinnen durch das Haus und murmelt was vor sich hin. Mal sitzt sie zusammengekauert in ihrem Sessel und stiert ins Leere. Ich hab's ja immer gesagt, die ist verrückt. Schlicht und einfach verrückt. Heb schon ab, bitte. Lisa, bist du das? Rufst du wohl nicht von zu Hause an? Nein, Martin, ich bin in einer Telefonzelle. Oh, Gott sei Dank. Wie spät ist es denn jetzt? Ich habe sie wieder gehört. Was? Was ist? Ich habe Hanna gehört. Nicht schon wieder. Lisa, Schatz, das ist... Pass auf, wir treffen uns morgen früh nochmal, einverstanden? Dann sehen wir weiter. Sagen wir gegen 10 auf dem Parkplatz wie üblich. Und du kommst ganz sicher? Natürlich, Liebling. Hab keine Angst. Morgen Abend ist alles vorbei. Du wirst sehen. Jetzt versuch doch, mir nicht zu schlafen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ah, wirklich ein prima Überblick. Von hier oben lässt sich der ganze Platz überschauen. Genau. Und was uns entgeht, das halten die Kameras fest. Da durfte uns derjenige, der das Lösegeld abholt, eigentlich nicht entkommen. Gert, sind alle Funkgeräte angeschlossen. Ich glaube, das dauert noch. Naja, gut, dann legen wir noch eine kleine Pause ein. Albert 2 ruft Hauptquartier. Hauptquartier, bitte kommen. Naja, lass nur, ich gehe schon ran. Hier Hauptquartier, Kern, was gibt's? Albert 2, Hartmann, wir stehen vor dem Haus der Reckards. Ja? Und was tut sie da? Soeben hat Frau Reckard das Haus verlassen. Sie ist offensichtlich in Eile. Sie steigt in ihren Wagen, ein grüner Passat. Sie fährt weg. Was sollen wir machen? Sie fährt weg, statt zu Hause auf die Rückkehr ihres Kindes zu warten? Ja, einer muss doch das Geld in Empfang nehmen, oder? Hören Sie, Alpha 2. Folgen Sie der Frau in angemessenem Abstand und melden Sie sich wieder, wenn was Ungewöhnliches passiert. Verstanden, Ende. Was haben Sie damit gemeint? Einer muss ja das Geld in Empfang nehmen. Sie glauben doch nicht, dass Isabel Eckert etwas mit der Sache zu tun hat? Ja, überleg doch mal, Gerd. Wie kommt man denn am leichtesten an das Geld reicher, aber geiziger Eltern? Ha? Indem man sie an ihrem schwachen Punkt trifft. Hanna Eckert. Das Mädchen scheint doch das Einzige zu sein, für das die alten Reckards alles tun würden. Sie meinen also, Heinz und Isabel Reckard hätten die Entführung ihrer eigenen Tochter inszeniert, Um Ihren Alten eine halbe Million abzuluxen? Nein, das glaube ich nicht. Diese, wie soll ich sagen, fast schon krankhafte Nervosität von Frau Reckert. Sowas kann man nicht spielen. Ihre Nervosität ist nicht gespielt, Gerd. Die hat Angst, entlarvt zu werden. Na schön. Aber was mit ihm? Ihr Mann ist doch nun wirklich nicht der Typ, der sowas planen und durchführen könnte. Ich vermute, dass er sich nur uns gegenüber so tollpatschig und dumm gibt. Das ist ein Bauer im Ausgehanzug. Wie kommen Sie darauf? Durch Bremer. Den Journalisten? Ja. Er hat nämlich die Reckerts vor mehreren Wochen kennengelernt und konnte sich nur an Heinz Reckert erinnern. Nicht aber an Isabel. Ja und? Ja und, verstehst du denn nicht? Auf Bremer muss dieser Heinz Reckert einen starken, nachhaltigen Eindruck gemacht haben. Recker, wie er wirklich ist. Ihr Kernhauptquartier, was gibt's, Alpha? Frau Recker ist auf der Autobahn Richtung Frankfurt gefahren. Ist dann auf einem Parkplatz eingebogen, hat den Wagen abgestellt und ist ausgestiegen. Wir stehen etwa 200 Meter hinter ihr. Was denn auf einem Parkplatz? Eine Autobahn Frankfurt? Ja, was denn um Himmels Willen? Kriege ich keinen Kuss zur Begrüßung? Doch, sicher. Wisst ihr was? Gestern Abend am Telefon hatte ich den Eindruck, als würdest du dich darauf freuen, mich zu sehen. Tue ich ja auch. Aber? Schatz, was ist los? Ist was mit deinem Mann oder mit dem Geld? Sag doch. Ach was, mein Mann, das Geld. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich habe Angst. Du musst ja nicht ständig in diesem Haus leben. In jedem Zimmer, an jeder Ecke taucht Hanna auf. Ich kann doch auch nichts daran ändern. Ja, das merke ich. Ach komm, das hat doch keinen Sinn. Wenn wir uns jetzt auch noch streiten, können wir uns gleich begraben lassen. Ach, es ist doch nur, weil ich so eine furchtbare Angst habe. Und dann dieses ständige Beobachtetwerden. Wer sollte dich denn beobachten? Die Polizei, verdammt nochmal! Polizisten im Garten, Polizisten auf der Straße, Polizisten am Telefon, Polizisten, Polizisten! Das wusste ich nicht. Und dann Heinz. Den ganzen Tag nervt er mich mit seiner blöden Zuversicht. Immer spricht er mir Mut zu. Er, ausgerechnet er. Warum tust du das nicht? Du sagst, du liebst mich. Aber wenn ich dich brauche, bist du nie da. Du Scheißkerl! Jetzt reicht's mir aber! Kann es doch keiner recht machen. Ach, so ist das. So ist was. Ihr seid alle gegen mich. Heinz, meine Eltern, Hanna, der Kommissar und jetzt auch noch du. Hanna ist tot. Und wie kommt es dann, dass ich sie reden höre, schreien höre, weinen höre? Du bildest dir das nur ein, Isa. Oh, jetzt willst du mich wohl auch noch für verrückt erklären, was? Ein Mensch will dir was anhängen. Es scheint nur, als gingen deine Nerven mit dir durch. Ich verstehe das doch. Mir geht's ja ähnlich. Du widerlicher Heuchler. Komm zu dir, Isa, bitte. Ich muss in einer Stunde das Geld abholen. Wir dürfen uns nicht streiten, sonst können wir aufgeben. Hab doch Vertrauen. Vertrauen? Isa, ich liebe dich doch. Du kotzt mich an. Also schön, dann eben mit Gewalt. Was hast du nun schon wieder vor? Das Geld können wir auch noch ein anderes Mal kriegen. Viel wichtiger ist im Moment, dass du zur Besinnung kommst. Wohin fahren wir denn? Zur Jagdhütte. Nein, bitte nicht. Oh doch. Wenn du Hannas Leiche mit eigenen Augen siehst. Vielleicht begreifst du dann. Alpha 2, hören Sie mich? Ja, wir hören. Was machen die jetzt? Sie unterhalten sich. Nein, warten Sie. Sieht so aus, als würden sich die beiden streiten. Der BMW hat gestartet. Jetzt fährt er weg. Können Sie erkennen, wer am Steuer sitzt? Bleiben Sie dran, Hartmann. Lassen Sie die beiden nicht aus den Augen. Verstanden, Ende. Ach, nur wüsste, was da vor sich geht, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Und was hat das alles zu bedeuten, Chef? Ja, ich habe keine Ahnung. Alpha 2 am Hauptquartier, willkommen. Ja, was ist Alpha 2? Reden Sie schon. Der blaue BMW ist jetzt von der Autobahn runter und fährt in Richtung Forsterheide. Bleiben Sie dran, die beiden dürfen nichts merken. Verstanden, Ende. Forsterheide? Moment mal. Forsterheide. Haben da die Reckerts nicht eine Jagdhütte? Klar. Los, komm. Ich glaube, wir haben einen wichtigen Punkt übersehen. Ey, und ihr bleibt hier und beobachtet weiter, obwohl ich nicht glaube, dass jemand kommt, um das Geld abzuholen. Komm, Gerd, wir müssen uns beeilen. Komm schon. Oder muss ich dich holen? Isa. Also bitte. Gib mir wenigstens... Pass mich nicht an! Nimm die Finger weg! Schon gut, schon gut. Ich fass dich nicht an. Komm nicht näher. Dann gib mir aber den Schlüssel. Den Schlüssel für die Hütte, Isa. Oder muss ich die Tür eintreten? Ich habe keinen Schlüssel. Ja. Ja, verflucht nochmal, wofür sind wir denn überhaupt hergefahren? Du bist doch hergefahren. Genau, ich bin hergefahren. Und warum, Frau Reckert? Warum? Du bist nicht mein Mann. Was ist? Ah, du willst mich schlagen, ne? Hm? Das wagst du nicht. Isa, warum sollte ich? Hau mich doch, trau dich doch, hau mich doch, trau dich doch! Isa, Isa! Was ist an deinen Fingern da? Ist das Blut? Ist das Blut? Hört doch mit diesen ständigen Vorwürfen auf. Isa, was hast du? Isa, bitte, steh doch wieder auf. Isa! Das hast du nicht umsonst getan. Jetzt schreien sie die beiden an. Moment. Was ist denn, Hartmann? Frau Reckert hat die Hände über den Kopf genommen. Sieht so aus, als würde sie sich mit aller Gewalt die Hufen zuhalten. Jetzt ist sie zusammengeklappt. Einfach in die Knie gegangen. Jetzt schlägt der Mann sie. Können Sie den Mann erkennen? Wer ist das? Irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Ach. Sollen wir eingreifen? Nein, noch nicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind gleich bei Ihnen. In Ordnung, Ende. Ich werde alt. Früher wäre mir doch sowas nie passiert. Erst lassen die Augen nach, dann die Nase. Was meinen Sie denn jetzt wieder, Chef? Eine Frau wie Isabel Reckert begnügt sich doch nicht mit einem Mann, der über 10 Jahre älter ist als sie. Dann ist der andere da draußen Ihr Liebhaber? Natürlich. Das hätte doch irgendjemandem auffallen müssen. Für einen Liebhaber gab es doch gar keine Anzeichen. Es gab Anzeichen. Erinnerst du dich, als wir Reckerts besuchten? Ja. Die beiden taten doch so harmonisch, vor allem sie, ne? Ja, Heinz, wenn du meinst, Heinz. Und wie mein Mann schon sagte, Himmel, arm und wollten. Sag ja, Mist, das war doch alles übertrieben, das war alles unecht. Das stimmt, die Frau war reif für die Klinik, nervlich, völlig am Ende. Aber nicht nur, weil sie den Liebhaber zu verheimlichen hatte, sondern wahrscheinlich hat sie zusammen mit dem auch die Entführung inszeniert, nicht? Eine schnelle Mark machen und dann zack, ab nach Acapulco. Der Mann hat gerade die Tür der Hütte eingetreten. Jetzt zerrt er die Frau hinein. Nein! Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Gleich, Liebste, gleich! Erst wirst du tun, was ich dir sage. So. Sieh sie dir an. Nein! Anna? Glaubst du mir jetzt? Hanna ist tot. Nein. Tot, Isa. Sieh genau hin. Deine Stieftochter ist tot. Tot, tot! Es ist deine Schuld. Was soll das, Isa? Leg das Gewehr weg. Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht anfassen. Du brauchst einen Arzt, Isa. Vielleicht kann der dir noch helfen. Du hast sie umgebracht. Niemand hat sie umgebracht. Es war ein Unfall. Ein Unfall. Unfall. Oh, Scheiße. Und alles nur, weil ich dich liebe. Ich lasse mich nicht länger herumstoßen. Komm, komm, gib mir das Gewehr. Wir gehen zur Polizei und stellen uns. Bleib da stehen! Oder ich schieße. Na und? Dann wäre ich endlich von diesem Teufelskarussell runter. Unsere Träume sind sowieso kaputt. Du sollst nicht näher kommen. Ja, beeil dich! Verdammt, Chef, zu spät! Mein Gott, alles voll Blut. Die Möbel, die Wände. Das ist doch Bremer. Der hat ja kein Gesicht. Ruf die Kollegen, Gerd. Stell einen Leichenwagen. Frau Recker? Frau Eckhardt, kommen Sie. Geben Sie mir das Gewehr. Hören Sie mich, Frau Eckhardt? Was ist denn passiert? War der macht Ihnen Bremer Ihr Liebhaber? Hat er das Kind getötet und die Entführung geplant? Frau Eckhardt. Und warum haben Sie ihn erschossen? Sie brauchen jetzt keine Angst mehr zu haben. Doch, du bist zu nichts zu gebrauchen. Frau Ecker. Hören Sie mich überhaupt? Aber du liebst. Was geträumt, Isabelle. Aber du liebst. Was geträumt, Isabelle. Aber du liebst. Was geträumt, Isabelle. Aber du liebst. Was geträumt, Isabelle. Aber du liebst. Die Träume ist traurig. Aber du liebst, was geträumt ist. Die Träume ist, aber du liebst, was geträumt ist. Die Träume ist, aber du liebst, was geträumt ist. Aber du liebst, die Träume ist, was geträumt ist. Was geträumt ist, die Träume ist, die Träume ist tot. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.